haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Dämonen. Erster Teil. Mein Büro füllte sich mit Staub und Dreck. Als ich das Fenster schloss, hatte ich Mühe, die Frau zu erkennen, die sich hustend auf den alten, abgewetzten Stuhl setzte, auf dem schon unzählige meiner Klienten gesessen hatten. Sie betupfte ihr Gesicht mit einem Erfrischungstuch, dessen Gestank sich sogleich in meinem Büro ausbreitete. Schlimm, dieser Dreck in der Stadt. Überall wird gebaut und abgerissen. So etwas schmerzt. Ja, auch mir brummt manchmal der Schädel von schlechtem Whisky und noch schlechteren Klienten. Man sollte eine Stadt endlich als Organismus begreifen. Wir alle sind Teil dieses Organismus. Wir alle spüren die Verletzung. Vor allem, wenn die Steuern fällig werden. Das war jetzt aber eine sehr egoistische Aussage. Wir sollten uns mit dem Gedanken anfreunden, dass alles, was wir geben, auch irgendwann wieder zurückkommt. Tja, nur ist ein Hunderter, den ich vor 30 Jahren gab, heute fast nichts mehr wert, wenn er wieder zu mir zurückkommt. Die Erfahrung ist das Wertvollste aller Güter. Und um mir das zu sagen, verpesten Sie mir mein Büro mit Ihrem fürchterlichen Parfum? Tut mir leid, aber das ist in Ihrem eigenen Interesse. Was denn? Das Parfum kommt zu mir zurück, weil ich es vor 10 Jahren weggeschmissen habe? Es hilft gegen die Dämonen. Eine Spezialmischung. Das rieche ich. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass es in meinem Büro keine Dämonen gibt. Die würden es nämlich keine 2 Stunden bei mir aushalten. Ich bin es, die von Dämonen geplagt wird. Und ich soll den großen Exorzisten spielen. Tut mir leid, ich glaube nicht an den Hokuspokus. Es fing alles an mit dem Geist meines Nachbarn, der in meine Wohnung kam. So sind sie, die Gäste. Kommen, bleiben und gehen einem auf den Geist. Glücklicherweise bin ich gewappnet. Ich kenne meine Dämonen. Ich weiß, wie ich sie in Schach halte. Apropos Schach, könnte es sein, dass bei Ihnen ein paar Springer im Kopf verrückt spielen? Die Dämonen sind nicht das Problem. Das Problem ist dieser Polizist. Das kann ich gut nachfühlen. Was will er denn von Ihnen? Hat er sich auch in Ihrer Wohnung eingenistet? Er hat mich überfallen, ins Bad gesperrt und meine Wohnung ausgeräumt. Tatsächlich? Ein Polizist? Er trug eine Uniform. Klingt überzeugend. Und was sagt die Polizei dazu? Na was wohl? Die decken ihre Kollegen natürlich. Wo soll das bloß enden, wenn heute schon die Polizei harmlose Menschen überfällt und ausraubt? Im Aktenzeichen XY sollte man so etwas bringen. Das ist ein Fall für Interpol. Der Polizist trug nämlich italienische Schuhe. Sie bot mir eine unverschämt hohe Summe, um den Polizisten zu überführen und ihr Silberbesteck wieder zu beschaffen. Ich überlegte mir, was daran so schwer sein könnte und nahm den Fall an. Wenig später landete ich im Polizeipräsidium und wunderte mich darüber, dass der Mann, der mir gegenüberstand, noch immer kein Aufgebot für die Wahl des dämlichsten Polizisten erhalten hatte. Na, Maloney, wussten Sie, dass alljährlich Kreuzworträtsel-Weltmeisterschaften ausgetragen werden? Ich habe mich angemeldet. Der erste Preis ist eine Weltreise nach New York. Klein ist die Welt, fast so klein wie der Denkapparat der Polizei. Natürlich geht es von New York weiter. Nach, wie ist es so gleich, irgendein Kaff in Asien, 5 Buchstaben. Auf alle Fälle werde ich unsere Stadt an der Weltmeisterschaft vertreten. Da wird sich die Stadt aber freuen. Noch mehr freuen würde sie sich, wenn die anschließende Weltreise kein Ende nehmen würde. Alles nimmt ein Ende, Maloney. Ist wie in der Natur, ein stetiges Kommen und Gehen. Geburt und Tod. Maloney, das ist das Leben. Was wollen Sie mehr? Ein wenig von dem, was dazwischen kommt. Zum Beispiel Polizisten, die in fremde Wohnungen eindringen und harmlose Frauen ausrauben. Das darf doch nicht wahr sein, Maloney. Frau Barmettler hat also doch noch einen Dummen gefunden. Diese Frau ist nicht ganz dicht, Maloney. Hat vermutlich etwas gegen die Polizei. Ihre Geschichte klingt doch unglaubwürdig. Sagt, dass der Polizist in ihre Wohnung eingedrungen ist und sie ins Bad gesperrt hat. Als er ging, rief er bei uns an. Merken Sie etwas, Maloney. Im Bad hat sie nämlich kein Telefon. Vielleicht hat sie drahtlos mit Ihnen telefoniert. Ich habe gelesen, dass Hohlräume besonders empfänglich sind für gewisse Wellenlängen. Diese Frau hat einen Dachschaden. Nicht ich, Maloney. Ich bin geistig rege. Schaue mir nachts sogar Kulturfilme an, um einzuschlafen. Manchmal träume ich danach von Kunst. Sehe mich dastehen mit einem Pinsel in der Hand. Und wo steht die bedauerliche Leinwand? So weit habe ich bis jetzt noch nicht geträumt. Alles Übungssache, Maloney. Vielleicht habe ich unentdeckte Talente. Dann entdecken Sie mal schön. Am besten beginnen Sie beim rechten Fuß. Möglicherweise kann er Flöte spielen. Machen Sie sich nicht über mich lustig, Maloney. Ihnen würde ein Hobby auch gut anstehen. Erst neulich las ich wieder, dass Menschen mit einem Hobby länger und glücklicher leben. Natürlich sollte das Hobby nicht die Form einer Whiskyflasche haben, Maloney. Ich wünschte ihm viel Glück auf seiner Reise durch die eigene Beschränktheit und besuchte meine Klientin, um mir selber ein Bild zu machen von dem, was sie mir und der Polizei erzählt hatte. Sie kam gerade vom Einkaufen zurück und öffnete umständlich die Wohnungstüre. Der Polizist klingelte, mich öffnen. Er trug eine Uniform, weshalb sollte ich nicht öffnen? Er hätte mich vielleicht verhaftet, wenn ich nicht geöffnet hätte, oder? Was geschah danach? Er drückte mich zur Seite, schloss die Tür und sagte mir, ich solle still sein. Das taten Sie dann auch? Ja, was sollte ich sonst tun? Polizisten sind bewaffnet. Am Ende hätte es geheißen, ich hätte Widerstand geleistet und sei deshalb erschossen worden. Der Polizist bedrohte Sie mit einer Schusswaffe? Nicht direkt. Aber er bedrohte mich und es ging alles sehr schnell. Er sperrte mich ins Bad. Und er schloss die Tür? Ja, das heißt nein. Er schloss die Tür, aber er schloss sie nicht ab. Ich wartete und bangte. Das waren die schrecklichsten Minuten meines Lebens. Und mein Leben war nicht leicht. Mir wurde nichts geschenkt. Dafür wurde eine Menge geklaut, oder? Ja, Geld, ein wenig Schmuck. Aber den Tresor hat er nicht knacken können. Sie haben einen Tresor in der Wohnung? Aber sicher. Den Banken traue ich nicht. Die sind voll von Dämonen. Darf ich mir den Tresor einmal genauer ansehen? Unser Eins kriegt solche Spielzeuge leider allzu selten zu sehen. Er ist im Wohnzimmer, hinter dem Fernseher. Sie ging voran und ich folgte ihr. An der Decke hingen mehrere Zöpfe, geflochten aus Knoblauch und Zwiebeln. Dementsprechend roch es auch in der Wohnung. Ein riesiges Kreuz lag auf dem Sofa. Daneben stand der Fernseher. Und dahinter entdeckte ich den kleinen Tresor. Frau Bermettlers Schrei war ohrenbetäubend. Ich schüttelte den Kopf und bückte mich. Vor dem Tresor lag ein uniformierter Beamter. Jemand hatte ihn mit einem Feuerhaken erschlagen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Dämonen, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Dämonen, zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Barmettler behauptet, dass ein Polizist in ihre Wohnung eingedrungen ist und sie beraubt hat. Bei der Polizei glaubt man, dass die Dame nicht ganz dicht ist. Frau Barmettler aber vermutet, dass der gesamte Polizeiapparat versucht, den Fall zu vertuschen. Bei seinen Ermittlungen stößt Maloney auf dem Polizeipräsidium tatsächlich auf ein gehöriges Maß an Ignoranz, was ihn aber nicht mehr aus der Ruhe bringt. Wenig später gelingt dies aber einer Leiche, die unvorteilhaft in Frau Barmettlers Wohnung herumliegt. Die Leiche ist mit einer Polizeiuniform bekleidet. Es dauerte eine Weile, bis der Vater aller Parkuhren im Wohnzimmer von Frau Barmettler auftauchte. Meine Klientin rief jemanden an, den sie dringend bat, vorbeizukommen. Danach standen wir zu dritt herum, richtig gemütlich. Sogar die Leiche freute sich und lächelte. Ich erkundigte mich nach der Hausbar. Whisky habe ich nicht, aber ich könnte Ihnen einen selbstgebrannten Schnaps anbieten. Danke, danke, aber mein letztes Stündlein möchte ich nicht in Anwesenheit dieses Herrn hier begehen. Von meinem Schnaps ist noch niemand zu Schaden gekommen, ganz im Gegenteil. Meine Mutter wurde 90 Jahre alt, sie trank täglich 2 Gläser. Vielleicht wäre die nette Dame ohne den Schnaps noch älter geworden. Oder sie hätte mit 30 einen Polizisten kennengelernt und wäre froh gewesen, keine 35 zu werden. Das ist jetzt aber sehr abstrakt, Maloney. Das versteht Frau Barmettler nicht. Diese Scherze auf der Metaebene sind doch irgendwie total abgefahren. Du meine Güte! Haben Sie ein Zeitgeist-Magazin verschluckt? Ich habe gerade einen Kursus besucht. Humor im Dienst. Höchst interessant, Maloney. Wussten Sie, dass die meisten Blondinenwitze gar keine Blondinenwitze sind? Die richten sich nämlich gegen die Frauen an und für sich. Und weshalb erzählen mir dann ständig dunkelhaarige Frauen Blondinenwitze? Humor ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Das hat schon dieser Freud herausgefunden. Wussten Sie, was ein freudscher Versprecher ist, Maloney? Wenn ich zum Beispiel anstatt Sie Stein sage Sie Schwein, dann kann das ein Psychologe deuten. Jetzt reicht es aber. Hier liegt eine Leiche und Sie machen geschmacklose Witze. Das sind keine geschmacklosen Witze, das ist Bildung. Bilden Sie sich darauf bloß nichts ein. Ich bilde mich so gut ich kann. Und wo ich kann. Und wie auch immer ich will. Leiche hin oder her, schließlich bin ich nicht zu meinem Vergnügen hier. Legen Sie ein Geständnis ab, Frau Barmettler. Ich habe nichts mit der Leiche zu tun. Der Mann ist in meine Wohnung eingedrungen und gestorben. Der Mann wurde mit einem Feuerhaken erschlagen. Niemand hat mir geglaubt. Und jetzt liegt er hier. Ein toter Polizist. Ein Verbrecher. Ein Vagant. Das ist kein Polizist. Sehr gut, Maloney. Woher haben Sie das erkannt? Der Mann sieht end aus. Das reicht aber, Maloney. Die Uniform ist nicht echt. Das ist eine uralte Polizeiuniform, die hätte zu diesem Polizistwerkerli gepasst, aber nicht in unser Polizeikorps. Wir tragen modische Uniformen, wenn überhaupt, Maloney. Was machen Sie da? Nicht mal der Schnurrbart ist echt. Diese Leiche ist eine Fälschung. Auch das noch. Da hat man einmal im Leben eine Leiche im Wohnzimmer und dann ist sie nicht einmal echt. Tja, so ist das Leben. Allerdings wissen wir immer noch nicht, wie der Mann in die Wohnung kam und weshalb. Weshalb wohl? Er liegt beim Tresor, das ist doch eindeutig. Vielleicht ist dieser Tresor auch nicht echt. Vielleicht ist das in Tat und Wahrheit ein Mörder. Heute reden alle von diesem virtuellen Zeugs, Internet und so. Vielleicht ist das alles nur ein Computerspiel. Was meinen Sie, Maloney? Möglicherweise ist der Mann gar nicht richtig tot. Vielleicht hat er noch 3 Leben. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch, dass sich der Polizist virtuell vertan hatte. Der Mann war tatsächlich tot. Wir fanden in seiner Hosentasche einen Schlüssel, mit dem er Frau Barmettlers Wohnung ganz einfach durch die Tür betreten konnte. Zusammen mit dem Polizisten schaute ich mir die Wohnung etwas genauer an. Wir entdeckten allerlei seltsame Dinge. Wozu hängt hier überall Knoblauch herum? Das ist gegen die Dämonen. Ich dachte, Knoblauch sei gegen Vampire und aufdringliche Liebhaber. Ich habe keine aufdringlichen Liebhaber. Das sind die Dämonen, die mich verfolgen. Und dieses Kreuz auf dem Sofa? Auch gegen die Dämonen. Ja, es verhindert, dass sich die Dämonen häuslich einrichten. Bringen die Dämonen wenigstens eine eigene Zahnbürste mit. Das ist nicht zum Lachen. Wer von den Dämonen heimgesucht wird, erleidet Höllenqualen. Ich glaube, sie spricht von Ihnen. Die Polizei hat ganz und gar nichts Dämonisches an sich, Maloney. Ganz im Gegenteil. Wir sind der gute Geist dieser Stadt. Bevor sich der gute Geist in Luft auflöste, klingelte es an der Wohnungstüre. Frau Barmettler öffnete und ein seltsamer älterer Herr erschien in einem weißen Gewand. Ich machte mich auf alles gefasst. Doch es kam noch viel schlimmer. Wer sind Sie? Das ist der Messias. Und wie lautet Ihr Vorname, Herr Messias? Ich hatte einen Traum. Klingt aber mehr nach Martin Luther King. Trug der auch solche weißen Gewänder? Der Messias schützt vor den Dämonen. Ich habe geträumt, dass Frau Barmettler einen Menschen erschlagen hat. Hier, in ihrer Wohnung. Das ist eine Lüge! Der Messias lügt nicht. Das müssen Sie mir genauer erklären, Herr Messias. Sie haben den Mord nur geträumt? Warum liegt jetzt aber diese Leiche hier im Wohnzimmer? Sie hat es tatsächlich getan. Entsetzlich. Der Messias war entweder erkältet oder dann hatten ihn die Dämonen in Form einer Allergie befallen. Er nieste fröhlich weiter, während meine Klientin darauf beharrte, den Mann in ihrem Wohnzimmer nicht erschlagen zu haben. Der Polizist trug das Seinige zur allgemeinen Verwirrung bei, als er Frau Barmettler kurzerhand abführen ließ. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Dämonen, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Dämonen, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Barmettler fühlt sich durch Dämonen und einen Polizisten bedroht, die sie und ihre Wohnung heimsuchten. Tatsächlich wird wenig später in ihrem Wohnzimmer die Leiche eines uniformierten Mannes gefunden. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Tote gar kein Polizist war. Frau Barmettler bestellt derweil einen Mann zu sich, den sie den Messias nennt. Dieser behauptet, im Traum gesehen zu haben, wie Frau Barmettler einen Mann erschlagen hat. Daraufhin wird Frau Barmettler verhaftet. Im Polizeipräsidium verlangte der seltsame Messias nach einem Kräutertee. Der Polizist brachte ihm die Brühe. Mir wurde übel von dem Geruch. Als ich meinen Magen erleichtert hatte, ging ich zurück und hörte mir an, was der falsche Messias zu berichten hatte. Frau Barmettler hat mich vor einiger Zeit um Rat gebeten. Ich verkaufe Kräuter, ganz harmlos. Sie sagte, dass sich Dämonen in ihrer Wohnung eingenistet hätten. Ich sagte ihr, dass ich nicht für Dämonen zuständig bin. Meine Kräuter helfen nur gegen Schlaflosigkeit und Hämorrhoiden. Schaute mich nur an und sagte plötzlich: Messias, zu mir. Was sollte ich da tun? Vielleicht hätte es genügt, wenn Sie ihr Ihre Identitätskarte gezeigt hätten. Diese Frau ist von bösen Gedanken besessen. Sie wählte mich aus, ihr Messias zu sein. Ich dachte, das hilft ihr. Und naja, ich lebe seit Jahren allein mit meinen Kräutern. Frau Barmettler hat mich irgendwie angesprochen, Sie verstehen? Ich wollte Sie nicht enttäuschen. Da haben Sie ihr den Messias vorgespielt. Üble Sache. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie total plemplem ist. Und was ist mit der Leiche? Deshalb hat er einen Schlüssel zu der Wohnung. Ich besitze auch einen Schlüssel. Frau Barmettler hat ihn mir aufgedrängt. Vielleicht hat sie in dem jungen Mann auch so etwas wie einen Messias gesehen. Aha. Und deshalb hat er sich als Polizist verkleidet, um seine Heiligkeit gut zu tarnen. Ihr Sarkasmus ist ja fehl am Platz, Maloney. Menschen, die einem Irrglauben erlegen sind, leben in einer in sich geschlossenen Welt. Deshalb verteilen sie großzügig Schlüssel zu ihrer Wohnung. Das ist kompliziert. Denken Sie nur an die Sonnenstempler, Templer. Die haben sich umgebracht, weil sie zum Planeten Sirius wollten. Frau Barmettler ist in keiner Sekte. Sie glaubt nur, von Dämonen heimgesucht zu werden und möchte sich davor schützen. Sie glaubt, dass ich der Messias bin und ihr helfen kann. Der Fall ist doch sonnenklar, Maloney. Die Frau tickt nicht mehr richtig. Was sie macht, ist unlogisch für alle anderen, aber logisch für sie selber. Sie musste den jungen Mann umbringen. Das ist Psychologie, Maloney. Tatsächlich? Ich dachte, das sei ein Kreuzworträtsel. Ich glaube, ich brauche noch einen Kräutertee. Einen richtigen. Diese Brühe ist entsetzlich. Kein Wunder, dass die meisten Polizisten so kränklich aussehen. Der Messias griff zur Tasse und schnupperte daran. Sein Gesicht verfärbte sich leicht grünlich, ehe er langsam nach hinten kippte und mit seinem Gesäß auf dem Faxgerät landete. Dieses piepste fröhlich und spuckte eine leere Seite aus. Ich ging zum Kostümverleih. Eine Frau führte mich durch das Gruselkabinett aus Kleidern und Kostümen. Wir haben alles, egal welche Epoche und welcher Stil. Ob vergammelt oder elegant, wir haben alles. Da hinten zum Beispiel, Brautkleider aus 5 Jahrzehnten. Danke, danke, aber ich bin Single. Vielleicht eine Ritterrüstung oder Hosen aus dem Rokoko? Haben Sie auch Uniformen? Aber sicher. Preußische, bayerische, französische, mit oder ohne Schusslöcher. Und wie steht es mit Polizeiuniformen? Alles vorhanden, kein Problem. Steht Ihre Freundin auf so etwas? Vielleicht mit dazu passenden Angelen? Hat ein junger Mann vor ein paar Tagen eine Polizeiuniform gemietet? Ja, müsste eigentlich heute wieder zurückkommen. Seltsamer Kerl war das. Wollte zuerst etwas Dämonisches. Tatsächlich? Ein Teufelskostüm? Genau. Sind aber alle weg. Da nahm er die Uniform. Wie hieß der Mann? Ich kann nachschauen. Aber es dauert eine Weile. Ich habe das Passwort für den Computer vergessen. Mir fällt immer nur das alte Passwort ein. Und wie hieß das? Gourmand Boeuf. So heiße ich. Vielleicht haben Sie Ihren Vornamen als neues Passwort genommen. No, no. Der Chef sagte, ich solle ein schwierigeres nehmen. Das hat er nun davon. Es dauerte geschlagene 4 Stunden, bis ihr einfiel, dass ihr kein neues Passwort eingefallen war und sie deshalb als Passwort das Wort Passwort verwendet hatte. Mit meinen neu gewonnenen Erkenntnissen besuchte ich das verworrenste Kreuzworträtsel der Stadt. Münze. Ja, ist registriert. Betrug und andere Gaunereien. Was ist mit dem Mann? Er ist die Leiche, die bei Frau Barmettler herumlag. Wie kommen Sie da? Unsere Ermittlungen haben noch keine einwandfreie Identifizierung ergeben. Der Mann ließ sich eine Polizeiuniform aus. Eigentlich wollte er aber etwas Dämonisches. Was sagt uns das? Dämonisch, sagten Sie. Dann hat der Frau Barmettler doch recht mit ihren Dämonen. Interessante These, Maloney. Die Dämonen waren nicht eingebildet, sondern gespielt. Woher wusste aber der junge Mann, dass Frau Barmettler Angst vor Dämonen hatte? Er kombinierte sich wie immer langsam und umständlich durch die Fakten und landete schließlich in einer Sackgasse. Mit offenem Mund und gerunzelter Stirn stand er da und hirnte. Ich wartete und lud ihn schließlich ein, mit mir zusammen den Fall endgültig zu lösen. Wir besuchten den Messias, stiegen durch ein Fenster und ertappten den falschen Heiligen bei einer Ferndiagnose. Ich bin ein Dämon. Ich suche dich heim. Du hast gesündigt. Kaufe dich frei. Zahle noch heute 5000 Franken auf Postcheckkonto 80-61155-0 ein. Dein innerer Friede ist dir doch etwas wert. Oder? Hör auf, hängen und Hände in die Höhe. Sie sind verhaftet. Weshalb? Warum? Wieso? Ganz einfach, weil es ihm Spaß macht. Sie halten sich da raus, Maloney. Sie sind gar kein Messias. Sie betrügen verwirrte Menschen. Ich helfe. Ich betrüge nicht. Und was ist mit Münzel? Münzel hat mich betrogen. Deshalb musste er sterben. Das ist Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit bin ich zuständig. Weshalb haben Sie den jungen Mann ermordet? Er hat für mich gearbeitet. Er sollte Frau Barmettler einschüchtern. Aber er hat mich hintergangen. Er hat bei ihr gestohlen. Er wollte den Tresor knacken und mit dem Geld abhauen. Ich habe ihn dabei ertappt. Und ihn erschlagen? Was denn sonst, Maloney? Dieser Mann starb nicht an einer Lungenentzündung. Ich dachte, ich könnte das wegstecken. Aber es beschäftigt mich. Immer wieder frage ich mich, weshalb hast du das getan? Es kam über mich. Ich war nicht mehr ich selber, als ich zuschlug. Dabei wollte ich nur Gutes tun in meinem Leben. Er erhob sich und bot uns einen seiner fürchterlichen Kräutertees an. Ehe er uns damit vergiften konnte, trat ich ihm auf den großen Zeh, was dazu führte, dass er das Wasser verschüttete und der Polizist zu einer unverhofften Dusche kam. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Dämonen, dritter und letzter Teil.